wüste Haufen zu andern Göttern kehrt, dir älteste Götze eigner Lust beherrscht dir Menschen Brust, die weisen Bruden Torheit aus, und Belial sitzt wohl in Gottes Haus, weil auch die Christen selbst von Christo laufen.